Mich kann man töten, das Vaterland nie, irgend sowas. Nispa. Passant bref, der Revolver befand sich in Ihren Händen, mein Lieber. Und das Einzige, was sich niemand erklären kann, ist, wieso die Kugel, mit der Sie den Staatspräsidenten aus so kurzer Entfernung leicht hätten umbringen können, abwich und Ihrem Freund und Lehrer, Professor Dr. Bernstein, in die Schulter drang. Dem Professor des Collegium National, dem Professor der Universität und nationalen Preisträger für Wirtschaft. Und bezahlten Agenten des israelischen Geheimdienstes. Gibt es hier keinen Aschenbecher? Fragte der Staatssekretär und drückte den Zigarettenstummel an Simon Ayubs Rockaufschlag aus. Mein bester Cardin. Zur Sache, Herr Diplom-Ingenieur. Genauso wie ich es Ihnen während unseres freundschaftlichen Gesprächs zu verstehen gab, sind Sie nicht verantwortlich für den Versuch des Präsidenten Mords, aber wohl Ihr Name. Und Ihr Name, Herr Diplom-Ingenieur, hat aufgehört zu existieren. Erregen Sie sich nicht auf, mein Lieber. Sehen Sie, bei diesen brüsten Bewegungen rutscht Ihnen noch die Nadel aus der Vene. Schau nach, Simon, ob alles in Ordnung ist. Genüsslich trat Ayub an Felix heran. Der spannte alle Kräfte und versetzte dem Kleinen mit der Hand einen Stoß vor die Brust. Ayub fiel hin, rappelte sich hustend wieder auf und warf sich auf Felix, der die Zähne zusammenbiss.